Hallo. Ich habe Sand in der Fresse. Okto, das Lied ist fertig. Jetzt hallo. Sand in der Fresse. Ist ja gut. Ich habe Sand in der Fresse. Ich ruf deine Mutter an.